anderen Plan für diesen Tag. Er beschloss, sich eine Dosis Fentanyl zu gönnen, um seine Sinne zu betäuben und seine Lust zu steigern. Mit einem teuflischen Grinsen zog er sich in sein privates Gemach zurück und injizierte sich die Droge. Die Wirkung setzte schnell ein und er spürte, wie eine Welle der Euphorie und Entspannung über ihn hinwegrollte. Doch die Dosis war zu hoch und innerhalb weniger Minuten wurde er bewusstlos. Als Pfarrer Heinrich das Bewusstsein verlor, entleerte sich sein Darm und er kackte sich in die Hose. Der Gestank breitete sich schnell in seinem Gemach aus und sein Körper wurde schlaff und reglos. In diesem Zustand der Hilflosigkeit lag er da, ein leichtes Opfer für jeden, der ihn fand. Bürgermeister, ein skrupelloser Mann mit einem Hang zu perversen Vergnügungen, hatte von Pfarrer Heinrichs Vorlieben und Exzessen gehört. Als er von der bewusstlosen Lage des Pfarrers erfuhr, sah er seine Chance gekommen. Er schlich sich in das Gemach, wo Heinrich lag und begann, ihn grob zu betatschen und zu vergewaltigen. Pfarrer Heinrich, immer noch bewusstlos, konnte sich nicht wehren, während der Bürgermeister seine Lust an ihm stillte. Nach der Vergewaltigung, die von heftigem Stöhnen und Keuchung des Bürgermeisters begleitet wurde, begann dieser Heinrichs Habseligkeiten zu durchsuchen. Er fand eine kleine Kasse mit Spendengeldern und einige wertvolle Gegenstände, die er gierig an sich nahm. Mit einem letzten verrechtlichen Blick auf den bewusstlosen Pfarrer verließ er das Gemach, beladen mit seiner Beute und einem Gefühl der Genugtuung. Pfarrer Heinrich blieb zurück, nackt, beschmutzt und missbraucht. Ein Opfer seiner eigenen Gier und der skrupellosen Lust anderer. Die Kirche, die einst ein Ort der Heiligkeit und des Trostes war, sich in einen Schauplatz der Dunkelheit und des Verfolgens.